Hallo, zum heutigen Tag, heute ist der 6. Dezember 2017, hatte ich ein sehr starkes Bedürfnis, irgendwas dazu zu schreiben. Leider kann ich zurzeit schlecht schreiben, und auch sch sehr sch schlecht meine Gedanken sammeln. Ich bin ziemlich am Ende, was so Löffel angeht, und habe in letzter Zeit sehr stark Brain Fog durch Stress und meine Behinderung und so weiter. Also nehme ich jetzt was auf, was eher so ein Rant ist. Ich hoffe, ich kann ein paar Links dazu fügen, ein paar Hintergrundinfos darf gerne ergänzt werden. Und wenn nicht, dann hört ihr euch halt meinen Rant an, ohne richtige Belege oder so. Genau, worum es geht. Vielleicht sollte das erstmal erzählt werden. Heute am 6.12. Ist nicht nur Nikolaus, sondern auch, also doppelt aus meiner Kindheit und Jugend, finnischer Unabhängigkeitstag. Dieses Jahr 2017 feiert Finnland 100 Jahre Unabhängigkeit und es geht hoch her. Ich positioniere mich mal, weil das so der Hintergrund wahrscheinlich ganz wichtig ist zu wissen, warum gerade ich dazu rante. Ich bin finnisch. Meine Eltern kommen beide aus Finnland. Ich bin ethnisch karelisch, also komme aus Ostfinnland beziehungsweise Westrussland. Also meine ganze Familie, alle meine Vorfahren und so weiter kommen von da. Und ich habe meine Kindheit und Jugend vor allem in Deutschland verbracht, teilweise in Finnland und teilweise auch in Schweden. Also ich habe auch kurz ein paar Jahre auch eine finnische Schule besucht. Deswegen kann ich so ein bisschen auch was zum Hintergrund sagen, was so in Finnland in Schulen, was Geschichte angeht, erzählt und gelehrt wird. Ja, das so kurz zum Hintergrund. Es ist ein wichtiges Anliegen für mich, mir Finnland anzugucken, so aus so einer sehr kritischen Perspektive. Ich habe immer ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu diesem Land gehabt, weil ich eben die meiste Zeit nicht dort gelebt habe. Die Zeit, wo ich dort gelebt habe, ging es mir auch meistens nicht so gut. Ich habe Probleme, mich in diese Gesellschaft irgendwie da zu integrieren, sagen wir mal. Also, weiß nicht, liegt wahrscheinlich an mir, weil ich autistisch und komisch bin, aber ja, keine Ahnung. In den letzten Jahren und durch meine Radikalisierung hat mein Blick sich auf Finnland noch sehr deutlich geändert und ich habe angefangen, mich mit den krassen Problematiken dieser Nation auseinanderzusetzen, was natürlich ein bisschen sehr komfortabel ist, so von hier weitem her. Also ich mache da auch nichts, aber ich möchte gerne halt selber mehr wissen und das gerne dieses Wissen dann auch weitergeben, was ich jetzt zum Beispiel mit dieser Aufnahme oder diesem Podcast hier versuche zu machen. Genau. Ja, wo fange ich an? Also ich habe überhaupt kein Skript und so. Ich rede hier sehr vor mich her. Was anderes würde ich heute auch gar nicht schaffen. Ich hoffe, das ist dann trotzdem halbwegs interessant. Genau. Finnland 100 Jahre. Vor 100 Jahren war es 1917. Da gab es die Oktoberrevolution und in diesem Ganzen, alles fällt auseinander oder alles wird anders, ist Finnland dann relativ fix in dem gleichen Schwupp da unabhängig geworden. Vorher war Finnland über 100 Jahre ein Teil von Russland und davor hunderte Jahre ein Teil von Schweden. Also war das das erste Mal, dass dieses Land selbstständig wurde, dass die eigene Sprache dann die tatsächliche Amtssprache wurde und so weiter und so fort. Interessant ist für mich halt ganz persönlich, dass meine Großeltern beide sehr, sehr viel älter sind als ich und beide schon zu dieser Zeit gelebt haben. Vor allem mein Großvater mütterlicherseits, der ja 1889 geboren ist, der war damals schon erwachsen. Deswegen fühlt sich das manchmal sehr nah an für mich. Nach dieser Zeit oder nach der Unabhängigkeit gab es dann eine, wie ich annehme, in den meisten Ländern, die frisch unabhängig werden, eine sehr unruhige Zeit, alles sehr instabil. Und es gab auch ein paar Jahre andauernden BürgerInnenkrieg. Die Weißen gegen die Roten. Was darunter gemeint ist, kann man sich ja denken. Es ging halt um SozialistInnen gegen eher so konservative Leute, also die roten SozialistInnen gegen die weißen Konservativen, sage ich mal. Dazu weiß ich nicht allzu viel. Ich weiß auch nicht, wie lange das genau gedauert hat. Das war auch sehr, in verschiedenen Orten wurde verschieden gekämpft. Aber es war ein sehr persönlicher Krieg, wo wirklich innerhalb von Dörfern Leute sich verschieden positioniert haben und auch innerhalb Familien teilweise da Leute miteinander gebrochen haben. Und es war sehr krass und sehr blutig. Also Leute haben sich echt gegenseitig umgebracht. Ohne Ende. Und nachdem dann die Weißen gewonnen haben, wozu oft auch im Nachhinein gesagt wird, dass sonst Finnland wahrscheinlich nicht unabhängig geblieben wäre. Weiß Mensch ja nicht, aber das ist das, was gesagt wird. Wurden qua in Finnland von diesen Weißen, von den Konservativen, die gewonnen haben, Konzentrationslager aufgebaut, wo viele SozialistInnen, BolschewikInnen und so weiter ermordet wurden. Auch, also, es fängt schon schön an. Ein sehr blutiger Anfang, eine sehr schmerzhafte Geschichte, die halt auch nicht wirklich lange her ist. Also 100 Jahre ist eine kurze Zeit. Darüber wird sehr wenig gesprochen heutzutage. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern. Ich glaube, wir haben das kurz so angeschnitten im Geschichtsunterricht in Finnland, aber wie ihr merkt, mein Wissen, ich habe mich jetzt nicht irgendwie groß noch dazu informiert. Also das ist das, was ich weiß. Ich weiß auch, dass es stimmt. Es ist nicht wirklich ein Thema. Denn ein paar Jahre später gab es ja dann einen, in Anführungsstrichen, richtigen Krieg. Deswegen wurden diese grauen Taten relativ schnell vergessen oder man erinnert sich nicht mehr so doll dran. Genau. Ein paar Jahre später ging es ja dann hier los mit in Deutschland mit den Nazis. Dann mit dem Zweiten Weltkrieg und da Finnland ja in Europa immer dieses, oder in Nordeuropa dieses Land ist, was halt eine sehr, sehr, sehr lange Grenze mit Russland hat, über 1000 Kilometer lange Grenze, war die Gefahr groß, dass es jetzt halt auch Krieg mit Russland gibt. Vor dem Zweiten Weltkrieg haben Hitler und Stalin ja diesen geheimen, quasi nicht Angriffspakt geschlossen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Und da haben die im Geheimen auch so Europa untereinander aufgeteilt, wo es hieß, dass Finnland sollte dann wieder zu Russland gehören. Wie jetzt alles genau passiert ist, so nach und nach gab es ja Krieg. Dann ist Russland auch in Finnland einmarschiert oder haben einen Krieg provoziert. Und Finnland hat sich dann mit Nazi-Deutschland oder ist mit Nazi-Deutschland in einen ja, Zusammenarbeit. Die haben sich alliiert, genau so heißt das. Puh, schwierig, diese Kriegsterminologie. Genau, also angeblich war das jetzt mehr so, oh, das ist jetzt der gemeinsame Feind, also müssen wir uns jetzt mit denen zusammentun, aber klar gab es in Finnland wie auch in allen anderen Ländern sehr viel Faschos, die das irgendwie geil fanden. Ein paar absurde Geschichten dazu. Es gibt in Finnland eine jüdische Gemeinde, die ist sehr klein. Die gab es halt auch damals schon. Und da haben halt im Krieg finnische Juden an der Front gekämpft mit deutschen Nazis. Völlig absurd. Also Hitler und die Deutschen wollten halt, weil die jetzt hier so Best Buddies waren mit den Finnen, die waren so, hey, hier, guck mal, was wir machen, hier so tolle Vernichtungskram, mach das mal auch. Und da haben die aber, also hat Finnland aber gesagt, so, nee, eher nicht. Und es sind auch aus verschiedenen Ländern teilweise Jüdinnen nach Finnland geflohen. Und einige davon wurden dann deportiert. Letztendlich waren es aber nur drei. Also drei sind drei zu viele. Da will ich überhaupt nicht irgendwie das relativieren. Und für diese drei deportierten und ermordeten Jüdinnen gibt es eine so größere Erinnerungstafel am Hafen in Helsinki. Aber das waren jetzt, ich wage jetzt nicht zu sagen, Jüdinnen von wo, es waren keine finnischen Jüdinnen. Also finnische Jüdinnen wurden nicht verfolgt oder deportiert. Genau. Das zum Zweiten Weltkrieg. In Finnland hat der Zweite Weltkrieg ja länger gedauert als in Deutschland. Der wird auch anders, oder halt sonst in Europa, der wird auch anders aufgeteilt. Es gab irgendwie den Winterkrieg. Das war so ein Winter, ich glaube 42. Ich habe jetzt keine Lust zu googeln. Also ja, das ist jetzt auch ja, wo den ganzen Winter irgendwie gekämpft wurde, das war ganz schrecklich. Dann ging der Krieg aber nach 45 noch so eine Weile weiter. Also nicht allzu lange, aber so, ne. Finnland hat tatsächlich diesen Krieg verloren. Ja, war alliiert mit Deutschland. Surprise. Russland hat gewonnen, aber weil und dann ging der Kalte Krieg los, aber Finnland hat es irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das da funktioniert hat, sorry, jetzt sehr krasses Unwissen, aber Finnland blieb dann trotzdem selbstständig, hat Gebiete verloren und war dann sehr so, Ja, genau, musste irgendwelche so Sachen zahlen an Russland, was dann jahrelang ging. Im Kalten Krieg hat sich ja alles dann sehr angespannt und da war die ganze Zeit diese Angst, oh Gott, da ist jetzt diese Großmacht, Sowjetunion, also war es ja vorher auch Sowjetunion, und die haben schon irgendwie Bock auf uns, aber irgendwie auch nicht. Und so irgendwann bekam Finnland dann diesen einen Präsidenten, Kekkonen, der war, hat es irgendwie hingekriegt, mit den Russen irgendwie so gut klarzukommen und die Balance irgendwie zu halten, dass da nichts passiert ist, und weil es so einen Mythos über diesen Präsidenten gab oder dass er es so gut kann und so, wurde er quasi so ein bisschen zu so einem Alleinherrscher. Ist ein bisschen zu hart gesagt, aber er war halt richtig, richtig krass lange Präsident. Also irgendwie so 20 Jahre oder so. Es tut mir sehr leid, dass ich das jetzt alles nicht recherchiert habe und euch nicht tolle Fakten dazu erzähle, aber vielleicht sind das so. Es gibt ja Wikipedia und falls euch das interessiert, könnt ihr da ja tatsächlich die tatsächlichen Sachen nachlesen. Genau, das so ein bisschen so zur Geschichte. Finnlands. So ganz grob. Sind ziemlich, wie ihr seht, sind da schon ziemlich viele Kacksachen passiert. Also ich finde jetzt nicht, yay, Finnland 100 Jahre, lass mal jetzt feiern, dass wir auch mal irgendwie mit den Nazis zusammengearbeitet haben, da voll die Faschos unterwegs waren und uns gegenseitig wegen politischer Ideologie da abgeschlachtet haben. Also fängt schon mal gut an. Nein. Genau. Also einfach so diese eigene Geschichte der Unabhängigkeit kritisch betrachten, wird auch schon in Finnland passieren jetzt, die Tage, wo gefeiert wird. Aber das meiste ist halt feiern. Und feiern heißt in Finnland nicht so, yay, jetzt feiern wir Unabhängigkeit und sind fröhlich, sondern nein, es ist todernst. Es ist eine todernste Sache. Der Präsident lädt dann immer wichtige Leute aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport ein und das wird alles live im Fernsehen übertragen, wie alle diese Leute zum Präsidentenball gehen und dem Präsidenten die Hand schütteln und dann tanzen die da und es ist einfach absurd. Gleichzeitig, was jetzt in den letzten paar Jahren passiert ist, marschieren fröhlich tausende Nazis durch Helsinki. Ich habe mir vorhin einen Live-Ticker angeguckt, also ist wohl jetzt schon vorbei heute. Die Polizei meint, es waren so um die 1000 Nazis. Also dieser Marsch nennt sich auch nicht irgendwie, oh, wir sind jetzt voll die Faschos, sondern na, wie wir das ja alle kennen. Ja, wir sind ja so vaterlandsfroh, treu, yay. Aber da laufen die gruseligsten Gestalten mit, Leute aus der, ich versuche das zu übersetzen, nordischen Widerstandsbewegung, was so eine gruselige, übergreifende Nazi-Gruppe ist. Aus Schweden wollten auch ganz viele Nazis einreisen, wo mehrere davon gestoppt wurden. Aus Solidarität, weil ja hier alles wie nordischen Nazis halten ja, sind Friends und arbeiten zusammen. Creepy as fuck. Genau, das ist heute passiert. Es gab große Gegendemos, zum Glück mehrere tausend Leute in den Straßen, auf den Straßen. Aber, bäh. Unangenehm. Unangenehme Stimmung. Und eine unangenehme Stimmung gibt es in Finnland schon lange. Das ist auch jetzt schon ziemlich lange her. Vor ungefähr 7 oder 8 Jahren bei der vorletzten Parlamentswahl hat die neurechte Partei, die Warenfinnen, das sind nämlich die Warenfinnen, dieser Name ist einfach absurd, die Warenfinnen haben es geschafft, ins Parlament zu kommen. Leider sind die immer noch drin. Sie, ja, quasi wie die AfD in Finnland. Die sind creepy as fuck. Gleichzeitig sind die teilweise auch super peinlich und kriegen nichts auf die Reihe. Und gleichzeitig, also, wie wir das ja kennen von so rechten Parteien. Aber vor allem sind die creepy as fuck und nee, nicht cool. Allzu viel haben die nicht erreicht, aber was halt erreicht wird, was ja überall in Europa passiert, ist ein krasser Rechtsruck aller Parteien. Genau. Das Krasse ist, dass mit jetzt diesem 100 Jahre Unabhängigkeit alle total durchdrehen, alle das super finden, also nicht alle, ich sag mal so, ja, die Wirtschaft findet das super, der Kapitalismus findet das super, aber auch ganz viele Leute finden das super, auch so Leute, die halt jetzt nicht irgendwie so super rechts sind oder so, sondern so, in Finnland ist auch so ein Ding, also es ist irgendwie normal zu sagen, oh, ich bin irgendwie vaterlandstreu oder so. Also es kommt jetzt so langsam durch, dass es schon so, könnte ein bisschen rechts klingen, aber irgendwie gehört es sich so und es ist, wie schon gesagt, so eine todernste, wichtige Sache. Es werden, die Fahne wird gehisst, dann haben Leute irgendwie so blau-weiße Kerzen in ihren Fenstern, also ja. Oh, jede Tradition. Jetzt verliere ich mich völlig. Ich weiß gar nicht, was ich eben gesagt habe. I'm sorry. Ach, mein Gehirn. Genau. Ja, die Wirtschaft freut sich sehr. Deswegen wurde aus diesem Finnland 100 Jahre ja auch so ein riesen Kapitalismus-Ding. Es gibt alles zu kaufen mit Finnland 100 Jahre. Es ist absurd. Ich war letztens im Sommer dort, da ging es schon los mit von der Wurst über Käse, über irgendwie Gartenwerkzeug mit Finnland 100 Jahre drauf. Ich habe ein Kehrblech bekommen, Finnland 100 Jahre. Ein Kehrblech. Ein Kehrblech. Natürlich irgendwelche Spezialausgaben, Spezialmünzen. Porzellan. Ich weiß nicht, bestimmt gibt es auch Klobürsten mit Finnland 100 Jahre. Also, seriously. Das Lustigste, was ich erfahren habe, ist, dass irgendwelche Leute waren so, oh, wenn schon alles Finnland 100 Jahre ist, dann kann man das ja auch so machen mit an einem Tag 100 vegane Würste essen. Ja, keine Ahnung. Völlig absurd. Absurd ist das halt auch, worauf ich vor allem hinaus bin mit dieser Aufnahme, ist, dass Finnland ja eine Kolonialmacht ist. Die meisten in Finnland würden das nie so beschreiben, würden das nie so nennen, aber in den nordischen Ländern leben ja, also in Norwegen, Schweden, Finnland und auch teilweise in Russland le lebt ja die einzige indigene Bevölkerung Europas. Ob das tatsächlich so ist, also ich habe das immer so gelernt, das ist die einzige indigene Bevölkerung Europas. Wahrscheinlich stimmt das nicht. Also kommt mir ziemlich ein bisschen zu einfach vor, aber naja, da leben die Sami. Die Sami sind eine Bevölkerungsgruppe, die sehr, sehr, sehr divers ist. Es gibt mehrere Gruppen, es gibt mehrere Sprachen und also es gibt glaube ich, 6 oder 7 verschiedene Sami-Sprachen, die sich schon alle verwandt sind, aber nicht, aber genau, die Sprecherinnen der verschiedenen Sprachen, Sami-Sprachen, verstehen sich nicht unbedingt. Also so ähnlich sind die Sprachen sich jetzt nicht. Diese Menschen wurden Jahrzehnte bis zu Jahrhunderte lang schon sehr krass diskriminiert, von ihren Ländern vertrieben. Das Absurde ist ja auch, dass immer gesagt wird, ja, die wohnen da oben im Norden, in Lappland. Und der Grund dazu ist, dass die tatsächlich immer weiter nach Norden vertrieben wurden, vor Hunderten von Jahren schon, von dann den der Mehrheitsbevölkerung, also von jetzt Schweden und Norwegern und Finnen. Genau. Das Interessante ist ja, dass die Sami in all diesen Ländern wohnen und in all diesen Ländern haben die verschiedene Rechte. Es geht denen verschieden gut, in welchem Land sie auch immer sind. Zurzeit ist es so, dass es den Sami am besten geht, wenn sie also den norwegischen Sami, sagt man wahrscheinlich nicht, also den Sami in Norwegen geht es am besten, in Anführungsstrichen. Da haben die am meisten Rechte. Den wird da nicht groß, ja, die Regierung regelt da nicht sehr viel in deren Sachen und ja, es ist halt besser dort. In Finnland nicht so. Die Sami sind ja ein, in Anführungsstrichen, ganz platt gesagt, Naturvolk, die leben von Rentierzucht und vom Fischen. Vor allem in Finnland. Es ist halt sehr wichtig, dass sie sehr viel Land haben, weil Rentiere ja wild leben und nicht in Gehegen. Und dass sie halt auch teilweise ein Wandervolk sind durch diese Rentierzucht. In Finnland ist es so, dass den Sami dieses Land, was ihr Land ist, nicht wirklich gehört, sondern größte Teile davon gehören dem Staat. Und da wird halt, da gibt es die, das Waldministerium, das dafür zuständig ist. Und da läuft es richtig, richtig kacke seit Jahren. Den Sami wird da immer mehr Land quasi weggenommen oder reguliert, dass die sich irgendwelche Fischerlaubnisse oder irgendwelche Erlaubnisse vom Staat holen müssen, um irgendwie ihre eigenen Flüsse, in ihren eigenen Flüssen fischen zu können oder ihre Rentiere da irgendwie laufen zu lassen. Es ist sehr absurd. Ich blicke da nicht ganz durch, weil das meiste in sehr so Bürokratiesprache geschrieben wird, aber es ist nicht gut. Es geht denen nicht gut. Was zur geschichtlichen Hintergrund von wie Sami diskriminiert wurden seit Jahren ist halt, dass denen die eigene Sprache verboten wurde, das Land halt weggenommen wurde. Sie auch zwangssterilisiert wurden, gezwungen wurden, sich zu assimilieren, also aus ihren Familien genommen wurden, auf so staatliche Schulen geschickt wurden. Manche Sami wurden, also es gibt tatsächlich, dazu habe ich einen Artikel gelesen, eine Sami-Familie aus Finnland wurde noch irgendwann in den 20er, 30er Jahren nach Deutschland geschickt, um in Hamburg im Hagenbecks Tierpark als Menschenschau dargestellt, also ausgestellt worden. Genau, also das sind so Geschichten, die, wenn man sich mit anderen First Nations auseinandergesetzt hat oder halt mit Rassismus überhaupt, das sind bekannte Unterdrückungsformen. Es ist sehr krass, wenn ein Mensch dann anfängt, sich da so reinzulesen und zu gucken, was da alles passiert ist, ist es erschreckend. Und vor allem ist es erschreckend, dass Mensch das nicht irgendwo lernt. Also ich habe das alles nach und nach erfahren, vor allem dadurch, dass jetzt viele jüngere Generationen von Sami sehr aktivistisch werden, sehr laut werden und dadurch, dass es das Internet gibt, dieses Wissen verbreitet wird. In den letzten Jahren gab es auch immer mehr Aktionen dazu. Es gibt diese tolle Gruppe namens Suapan Terror. Da werde ich einen Link einfügen. Das ist eine Sami-Kunst-Aktivistinnen-Gruppe, die auch hier in Berlin mal eine Ausstellung hatten und die machen halt ganz viel Kunst und aber auch, also das schließe ich ja nicht aus, sondern die machen aktivistische Kunst und intervenieren dadurch. Sehr faszinierend und sehr toll. Es gibt auch ganz viele so einzelne Leute, die Aktivismus machen. Bei Twitter gibt es ganz viele Leute. Also das Problem ist, ich kann euch leider nicht allzu viel verlinken, weil das meiste, was ich lese, ist auf Finnisch. Dann gibt es ganz viel auf Schwedisch, was ich auch lese. Und so langsam gibt es auch hier und da mal irgendwie einen Artikel oder sowas auf Deutsch oder Englisch. Aber ich habe jetzt gestern und heute ein bisschen versucht zu gucken, aber habe jetzt noch nichts Gescheites gefunden. Genau. Die Lage von den Sami hat sich schon verbessert in den letzten Jahren, aber wie gesagt, ist es in Finnland überhaupt kein Thema, dass da irgendwie dran gearbeitet werden sollte, ihre Situation irgendwie zu verbessern oder ihnen tatsächlich die Sachen Rechte an ihren Ländern zu geben oder so. Es gibt ja von der UNO gibt es ein, das heißt das ILO Convention, es ist the Indigenous and Tribal Peoples Convention von 1989, wo darüber geredet wurde, was halt die grundsätzlichen Rechte von First Nations Menschen sein sollte. Und viele Länder haben dann diesen Vertrag oder Convention, ich weiß nicht, wie man das nennt, unterschrieben. Das heißt ILO oder ILO 169. Und das ist, kommt immer hervor, wenn über auch über Rechte von Sami gesprochen wird, dass zum Beispiel jetzt wieder Norwegen das unterschrieben hat, Schweden und Finnland aber nicht. Und da geht es ja wirklich um die grundsätzlichen Rechte überhaupt von First Nations und indigenen Bevölkerung. Und es ist absurd. Es ist gruselig. Und es ist einfach unglaublich peinlich. Vor allem ist es peinlich, dass darüber so wenig geredet wird in Finnland. Aber ich bin auch fasziniert und das ist jetzt auch kein Vorwurf oder so, aber sonst in Europa wissen das Leute eigentlich auch nicht. Die meisten wissen auch gar nicht, was die Sami sind. Genau. Deswegen, ich rante sehr oft darüber, weil das ja für mich ein Problem auch ist, wie Leute die nordischen Länder so abfeiern. In Deutschland gibt es ja viele Leute, die vor allem in Schweden oder Norwegen und Finnland Urlaub gemacht haben, die Natur ganz toll finden, es super finden, dass das so eine so soziale Länder sind, die Kultur ist toll, bla. Und ja, die Natur ist halt schön. Ich finde es auch schön, da in der Natur zu sein. Aber es gibt da richtig, richtig krasse Probleme. Und das wird sehr unter den Teppich gekehrt, um dieses Image von, oh, wir haben hier so einen Sozialstaat mit wunderschöner Natur. Ja, Finnland hat ein Kolonialismusproblem. Finnland hat ein krasses Rassismusproblem. Das ist auch sowas, worüber sehr wenig geredet wird. Vor ein paar Jahren hat ein Abgeordneter von den wahren Finnen, also von dieser rechten Partei, das N-Wort im Parlament gesagt. Also das war schon ein Skandal, aber ja. Dem ist nichts passiert, also Überraschung. In den letzten paar Jahren hat sich da ein bisschen was getan, vor allem weil von Rassismus betroffene Leute selber aktivistisch geworden sind oder es schon lange waren, aber halt, ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass junge Leute einfach mit sehr viel Wissen in sehr jungen Jahren aufwachsen und sind so, nee, jetzt machen wir was. Also es gibt eine Gruppe, die finde ich super, die heißen Ruskeat Tytöt, das heißt braune Mädchen. Die haben eine Webseite, die ich auch verlinken werde, aber die ist auf Finnisch. die halt diese tolle Webseite haben, twittern auch viel, die machen Veranstaltungen und es geht da sehr um halt Empowerment und Widerstand. Sehr cool. Zu Rassismus in Finnland habe ich auch ein sehr tolles Buch geschrieben selber. Ha, nein, Buch gelesen von einem Rassismusforscher in Finnland. Und ich habe sehr viele Texte von einer Palästinenserin gelesen, die nach Finnland emigriert ist, die auch finnische Staatsbürgerin geworden ist und auch Politikerin in Finnland war. Ich sage war, sie lebt noch. Sie heißt Umaya Apohana. Sie ist aber vor ein paar Jahren aus Finnland weggezogen, weil es ihr einfach zu rassistisch war. Sie konnte nicht mehr und lebt nun in Amsterdam. Ich finde es unglaublich bezeichnend, wenn eine Person über 20 Jahre in einem neuen Land lebt, sich da voll integriert, eine Kulturpersönlichkeit ist, Schriftstellerin, Politikerin, also tatsächlich im Parlament sitzt und dann sagt, okay, ich kann nicht mehr. Ja. Finnland hat ein riesiges Rassismusproblem. Es gab, ich werde das verlinken, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war Vice. Von Vice gab es einen Artikel auf Englisch, wo die über diese Gruppe, die ich vorhin erwähnt habe, die Ruskeat Tytöt, wo die beschreiben, eine der Personen interviewen, glaube ich, und beschreiben, wie es ist, eine BIPOC-Person zu sein in eins der weißesten Länder der Welt. Und das fand ich sehr bezeichnend. Finnland ist eines der weißesten Länder der Welt. Es ist einfach, Finnland ist so weit weg irgendwie und es hat ewig gedauert, dass da überhaupt irgendwie ein Gefühl dafür ist, dass es ein Rassismusproblem gibt. Also es kommt so langsam an in der, sage ich mal, in den Medien und in so einer Mehrheitsgesellschaft, auch dadurch, dass jetzt viele geflüchtete Menschen in Finnland ankommen. Aber was die Debatten angeht, sind dem Finnland sehr hinterher. Und da ist auch ein sehr großer Unwille, irgendwie da so mit einzusteigen und sich damit auseinandersetzen. Vor allem bei so älteren Leuten, würde ich sagen. Genau. Finnland 100 Jahre. Juhu. Nicht wirklich. Finnland ist sehr problematisch. Genau. Das wollte ich vor allem mit dieser. Ach, das wurde jetzt sehr lang, glaube ich. Ach, gucken wir mal. Ich hoffe, ihr packt es euch, das anzuhören mit meinem sehr, sehr verpeilten und sehr ungeplanten Rant. Vielleicht ist es kein Rant, sondern so ein bisschen, ich erzähle euch mal Sachen über Finnland und warum es scheiße ist. Ja. Noch eine Sache, die ich nicht vergessen möchte, ist, wie es ist, eine Transperson in Finnland zu sein. Denn dazu habe ich Erfahrungen am eigenen Leibe, beziehungsweise nicht, weil ich mich entschieden habe, nicht nur, weil ich da nicht wohne, aber auch, weil ich dann erfahren habe, wie es da so ist, zu transitionieren, dort nicht zu transitionieren. Das ist auch der primäre Grund, warum ich vor ein paar Jahren mich in Deutschland habe einbürgern lassen, damit ich hier meine ganzen Vornamens- und Personenstandsänderungen machen kann und die medizinische Transition und so, weil es hier viel einfacher ist. Und in Deutschland ist es nicht einfach zu transitionieren, das will ich damit nicht sagen, sondern es ist deutlich einfacher als in Finnland. In Finnland muss Mensch zu einer Transklinik gehen, wo Mensch mit vier oder fünf verschiedenen Leuten reden muss. Dann sitzen die da so als Panel und fragen dich aus, ob du jetzt wirklich trans bist. Dann muss Mensch einen sogenannten Real-Life-Test machen, also in dem erstrebten, in Anführungsstrichen, Geschlecht 2 Jahre leben, ohne Hormone oder irgendwelche geschlechtsangleichende Maßnahmen. Grusel. Wenn du Pech hast, sind die so, oh nein, du bist ja verrückt. Und jetzt kriegst du nichts. Und dann kriegt Mensch nichts. Also liegt das Schicksal sehr in den Händen von diesen Leuten. Und es kann halt ewig, ewig, ewig, ewig dauern. Also die Transmenschen, die ich in Finnland kenne, haben alle auf illegalem Weg Hormone sich besorgt und genommen. Es ist einfach gruselig und unsafe und ja, menschenrechtswidrig. Also da gibt es halt auch Ansagen von Menschenrechtsorganisationen, so hey, hier, das muss mal geändert werden. Ja, gruselig ist es. Nicht cool. Ja, ich werde ein bisschen müde. Ich hoffe, es ist jetzt sehr rambly, sehr durcheinander gewesen. Ich hoffe, kann mir merken, was für Links ich euch versprochen habe und ein paar Links dazu fügen. Ja, kommentieren könnt ihr ja irgendwie nicht. Ihr könnt mir gerne über mein Distro schreiben, queertrashdistro@gmail.com. Ja, oder über die bekannten Kanäle. Also ich werde das jetzt bei Twitter und bei Facebook posten und wenn ihr mich da kennt, könnt ihr mir ja da schreiben. Genau. Finnland 100 Jahre, 100 Jahre. Ja. Leiden, Mord, Krieg, Kolonialismus, Rassismus, Klassismus, Ableismus. Sexismus. Und ja, was es da zu feiern gibt, weiß ich nicht. Ich finde es gruselig, dass das so abgefeiert wird. Ich verstehe, dass die Unabhängigkeit von einer kleinen Nation, die immer okkupiert war, was Wichtiges ist. Aber was dann daraus gemacht wird und was diese Nation, also auch eine kleine Nation, die irgendwann selbstständig wird, heißt ja nicht, dass die perfekt sind. Da werden riesige Fehler gemacht. Und natürlich aus dieser Panik, es könnte wieder passieren, dass wir die Selbstständigkeit oder die Unabhängigkeit verlieren, werden auch richtig schlimme Sachen durchgeführt. Ja, das vielleicht so als unabhängigen, unzusammenhängenden Schlusswort. Es tut mir leid, ich hoffe, ihr schafft es, das euch durchzuhören. Ramble, Brain Fog und so weiter. Aber jetzt habe ich geschafft, ein bisschen was dazu zu erzählen und vielleicht hat das euch ja, habt ihr ja was Neues dazu gelernt und habt Bock dazu noch was zu lesen, zu googeln oder bei Wikipedia zu lesen. Und ja, genau. Dabei bleiben wir mal. Danke fürs Zuhören.